beschmeichelt sich. Bestrebe dich, erst deinen Balken auszuziehen, dann magst du dich um Splitter auch bemühen, die in des nächsten Augen sein. Ist gleich dein Nächster nicht vollkommen rein, so wisse, dass auch du kein Engel, verbessere deinen